Viertens Schulen. Verkirchlichung bzw. Vernichtung der Schulen und Universitäten, weil in ihrer jetzigen Form den Zwecken des Weltstaates hinderlich. Ernste Bibelforscher, Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Aufhebung der Lehrfreiheit und Einrichtung der Schulen für die Zwecke des internationalen Weltstaates. Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Beschränken des Denkens der Masse auf ihren Beruf, auf den Glauben. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Kampf gegen das germanische Prinzip der freien Persönlichkeit. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer und Bolschewisten. Und Züchtung des asiatischen Herdentiermenschen. Fünftens, Kirche, Religion. Entfachung eines Konfessionshasses, Kampf gegen die anderen Konfessionen und Religionen und Zerstörung derselben. Ernste Bibelforscher, Juden, Bolschewisten. Weltreligion. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Der Papst, unser Werkzeug, aber einer aus unserer Fabrik. Sechstens, Staatsumsturz. Untergrabung des monarchischen Gefühls, Zerstörung aller Autorität, Zertrümmerung der gegenwärtigen Staatsordnung, Revolution, Anarchie. Sie wollen dem Volke als Retter erscheinen. Juden, Freimaurer, Bolschewisten, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten. Vernichtung der nationalen Grenzen und der nationalen Unterschiede. Züchtung des dienenden internationalen Herdentiermenschen. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Kommunisten, Bolschewisten, Anarchisten. Siebentens, der Zukunftsstaat. Ein religiöser Staat, ein Gottesstaat unter der Herrschaft eines Priesterkönigs. Ernste Bibelforscher, Juden. Diktatur des Weltkönigs. Ernste Bibelforscher, Juden, Bolschewisten. Ermordung aller derjenigen, die sich seiner Herrschaft nicht fügen. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewiken. Auch der Jesuitenorden wird von Juden, Getauften und Beschnittenen beherrscht und für die Zwecke des jüdischen Weltbeherrschungsplanes gelenkt. Die gemeinsame jüdische Oberleitung für Freimaurer und Jesuitenorden soll in Wien sein. Die Mitglieder werden im Glauben erhalten, für ein religiöses Ideal zu arbeiten und helfen unbewusst einer internationalen Verbrechergesellschaft. Sie wiederum leiten im Geheimen die kirchlichen Parteien des Deutschen Zentrums nach dem Winken ihrer jüdischblütigen Oberern. Und so erklärt sich ganz einfach die Tatsache, dass die Zentrumspartei, obwohl sie als kirchliche Partei äußerlich und scheinbar die jüdisch-sozialistischen Parteien bekämpft, in Wirklichkeit immer und immer wieder mit ihnen getreulich Hand in Hand geht, wo es gilt, dem deutschen Volke zu schaden und den Verbrecherplan des Judentums zur Ausführung zu bringen. Genauen Aufschluss über den Jesuitenorden und sein Programm geben Wieland, Atlantis, Edda und Bibel, Nürnberg 1921, Gioberti, Die Jesuiten der Neuzeit, Eger 1909, Alward, Der Orden Jesu in seiner wahren Gestalt, Dresden 1910. Es sei nur als Beweis an einige Punkte des jüdischen Verbrecherplanes erinnert, die das Zentrum mit den Linksparteien zum Schaden des deutschen Volkes einträglich ausführte. Verweigerung der Kredite für Rüstungen und Heeresvermehrung, Friedensresolution, Annahme des Waffenstillstandes und des Versailler Schandfriedens, Sturz der Throne, Entfernung der Hohenzollern, Übergabe protestantischer deutscher Gebiete an katholische Staaten, Zerreißung Deutschlands, Kampf gegen die Volksschulen und Universitäten, Zulassung der Jesuiten 1916, Zertrümmerung der deutschen Schulen durch den neuen Reichsschulgesetzentwurf, Kampf gegen Bismarck, Einführung des allgemeinen Wahlrechts statt der Ständeverfassung, Förderung der Schwindelideen der allgemeinen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der Völkerversöhnung, des Völkerbundes, des Internationalismus, Gesetzesmacherei im jüdischen Sinne und so weiter. Und euch, ihr ernsten Bibelforscher, ist eine besondere Rolle ausgedacht. Ihr sollt dem deutschen Volk weismachen, die Wirkungen des schauerlichen jüdischen Verbrecherplanes seien ein vorherbestimmter Plan Gottes und göttliche Harmonie, und der von den Juden eingesetzte Weltkönig sei der verheißene Messias, der wiederkommende Christus und der jüdische Weltsowjetstaat sein tausendjähriges Gottesreich. Ihr ernsten Bibelforscher seid zum Werkzeug des Weltjudentums bestimmt und sollt einstweilen die Schulen und Universitäten schlecht machen, die Kirche untergraben, das deutsche Volk auf das Erscheinen des jüdischen Weltkönigs vorbereiten und ihm göttliche Ehre erweisen. Vergleicht und ihr werdet die russischen Lehren Zug um Zug in den jesuitisch-jüdischen Verbrecherplan wiederfinden.